So viele Bücher habe ich ja noch nie auf einem Haufen gesehen. Oh ja, ja, natürlich. Ruhe bitte, bitte. Allmähliche Zerkrümelung bei Radio Plau. Bücher, Kekse, Comics, irgend so ein Kassettenpunk und natürlich noch eine Menge poetischer Anarchismus, was auch immer das ist. Ja, schönen guten Abend. Das ist die Metrostation am Nevsky Prospekt oder Praspekt oder wie die auch immer das aussprechen da drüben, diese Russen in St. Petersburg. Und das ist die Verbindung, die Verknüpfung. Heute geht es eigentlich um Leningrad, also die Stadt, bevor sie wieder ihren anderen Namen zurückbekommen hat. Und im Studio begrüßen darf ich heute Nora, die mit mir zusammen hier Texte von Daniel Chams vorstellen wird und auch noch ein bisschen was Biografisches. Hallo. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, wunderbar. Wir fangen auch gleich an. Wir begeben uns gleich zurück in die Vergangenheit, in eine Stadt, die es so nicht mehr gibt. Also so historisch eben auf jeden Fall nicht mehr, denn das St. Petersburg von heute ist wahrscheinlich nicht mehr mit dem Leningrad der 20er Jahre zu vergleichen, dass wir jetzt zurücktauchen, genau in den Januar 1928. Also vor beinahe genau 90 Jahren gab es da so ein paar Freunde in Leningrad, die sich für Kunst und Literatur interessiert haben. Darunter war der damals 22-jährige Daniil Ivanovich Juvatschow, der nennt sich zu diesem Zeitpunkt schon Daniel Chams, manchmal aber auch anders. So ein Künstlername hat einige Vorteile in der damaligen Zeit gehabt. Nach einem abgebrochenen Studium der Elektrotechnik fängt Daniel Chams im Oktober 1926 dann ein Studium am Staatlichen Institut für Kunstgeschichte an, das damals von Boris Eichenbaum geleitet wird, genauer gesagt in der Filmabteilung dieses Instituts. Sein eigentliches Interesse gehört aber da schon der Literatur und dem Theater und er ist Teil von Gruppen, die sich damals so um 1925 auf den Spuren der Futuristen so der Lautpoesie verschrieben hatten. Aber eigentlich ist er auch noch ein bisschen auf der Suche, weil er noch recht jung ist. Er ist da so 21, ist noch auf der Suche nach dem neuen und eigentümlichen Ding. Das nennen sie dann eine Weile später Oberiu. Zum Teil aber auch nennen sie sich Chinari. Also die Suche nach einem Namen war damals etwas ganz Wichtiges. Oberiu, Vereinigung der realen Kunst, das geht etwas gegenständlicher zu als in der Lautpoesie. Die Dinge werden beim Namen benannt. Eines der frühesten künstlerischen Großereignisse war dann die Uraufführung des Stückes Elisaveta Bam als Teil der Abendveranstaltung Drei linke Stunden im Haus der Presse in Leningrad, eben am 24. Januar 1928, also wirklich beinahe genau 90 Jahre und ein bisschen her. Und genau, jetzt lese ich aus einer Beschreibung dieses Abends kurz vor, um euch das ein bisschen zu illustrieren. Zunächst lesen Bachterew, Vaginov, Sabolyotsky, Wedensky, Chams und Nikolai Kropatschow ihre Gedichte. Igor Bachterew schildert später diesen Teil des Abends. In der ersten literarischen Stunde kam Chams auf einem schwarz lackierten Schrank hereingefahren, der von meinem Bruder und einem Freund geschoben wurde, die sich im Inneren des Schranks befanden. Daniel stand obendrauf, geschminkt, bleichgesichtig, in einem langen, mit einem roten Dreieck verzierten Rock, das goldene Lieblingsmützchen mit Fransen auf dem Kopf, stand er da wie eine fantastische Statue oder ein Spielmann aus unbekannten Zeiten. Er las mit lauter Stimme, ein wenig singend, phonetische Gedichte. Plötzlich zog er aus der Westentasche die Uhr, bat um Ruhe und verkündete, das in diesen Minuten an der Ecke Prospekt des 25. Oktober, so hieß damals der Newski, und der Straße des 3. Juli, so hieß damals die Sadowaja, Nikolai Kropatschow eigene Gedichte vortrage. Tatsächlich stand zur gleichen Zeit der Dichter, in erster Linie aber Heizer der Handelsflotte, Kropatschow, dort und verblüffte die Passanten durch Gemurmel. Er schaffte es, vor der ersten Pause zurückzukommen und die winzige Rolle des Bettlers im Theaterstück zu spielen. Nach Augenzeugenberichten sollen Nikolai Olejnikow und Evgeny Schwarz wie ein Kamel auf allen Vieren durch die Korridore des Hauses gekrochen sein, während Charms bunte Kugeln aus seinem Mund gezaubert haben soll. Und jetzt hören wir ein Stück von Daniel Charms aus der damaligen Zeit. Ach nein, es ist von später, jedenfalls ein Fragment eines Gedichtes. Daniil Charms, Lapa, Glavnabor, Mach Ljapi, Mamach Ljapi Gaje, Mamamach Ljapi Gaje U, W, Korschun gladal kost, H, Zemljak padal na zemlju, Мои, ваи, каи, веди, думбуи, веи, айе, хие, сео, пуе, пляе, клёе, покоплие, плёе, флюе, мое, фое, тое, нюня, тюпя, кёе, пею, фюю, юю, пляо, кляо, кляс, кляпафео, персипао, гульдигрея, пянь, фокен, покен, зёкен, мокен. Das war das Gedicht Lapa von Daniel Charms und jetzt hören wir ein Stück, nämlich den Anfang aus dem Theaterstück Elisaveta Bam, was eben auch an diesem eben beschriebenen Abend uraufgeführt wurde. Gleich, ehe ich mich versehe, geht die Tür auf und sie kommen herein. Sie kommen bestimmt, um mich zu fangen und vom Erdboden zu vertilgen. Was habe ich angestellt? Was habe ich angestellt, wenn ich es nur wüsste? Fliehen. Aber fliehen wohin? Diese Tür führt auf die Treppe und auf der Treppe stoße ich auf sie, durchs Fenster. Sie schaut zum Fenster hinaus. Huh, zu hoch, da kann ich nicht runterspringen. Was soll ich nur tun? Da, Schritte, das sind sie. Ich schließe die Tür ab und mache nicht auf. Sollen sie klopfen, solange sie wollen. Ja, das Verschwinden, was auch die Elisaveta Bam in diesem Theaterstück ereilen wird, das zieht sich wie ein roter Faden durch die vielen Geschichten und Gedichte von Daniel Charms, so auch durch das nun folgende Gedicht in Liedform, das mir dankenswerterweise von der hier anwesenden Nora und Holger zugespielt wurde, die es extra für diese Sendung aufgenommen haben. Es ist auch ebenfalls ein Gedicht, das vertont wurde. Pisinka. Из дома вышел человек с дубинкой и мешком, и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком. Он шел все прямо и вперед, и все вперед глядел. Не спал, не пел, не пел, не спал, не спал, не пел, не ел. О! Однажды на заре вошел он в темный лес, и с той поры, и с той поры, и с той поры исчез. Но если как-нибудь его случится встретить вам, тогда скорей, скорей, скажите нам. Aus seinem Haus im Mantel, Stock und Hut. Weit ist der Weg, weit ist der Weg, der vor ihm auf sich tut. Er ging und ging geradeaus und schaute nicht beiseit. Nicht schlief, nicht trank, echt schlief, nicht trank er gestern Morgen, heut. Und eines Tages im Morgengrauen stand er im es uns ganz schnell. Ja, das war das kleine Liedchen oder das kleine Lied. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, es zu übersetzen. Ja, jetzt noch, gehen wir noch mal etwas näher ein auf die biografischen Umstände, die damals Daniel Chaums, in denen sich Daniel Chaums damals befunden hat, obwohl jetzt der Text, der nun folgt, eigentlich zeitlich ist das immer nicht ganz genau stimmig, aber ich glaube, sein Zimmer hat sich im Laufe der Zeit nicht so sehr verändert. Also nämlich das Zimmer, in dem Daniel Chaums im Zentrum von Leningrad, unweit des Flusses der Neva, mit seinen Eltern wohnt, in einer Kommunalka. Also das war 1925 in eine Kommunalka, in so eine Wohngemeinschaftswohnung sozusagen umgewandelt worden. Das wird nämlich von Marina Malic in einem kleinen autobiografischen Buch von dieser zweiten Ehefrau von Daniel Chaums beschrieben. Und das habe ich mal rausgesucht, wie sie das da beschreibt, weil ich das ganz interessant finde. Wie gesagt, Danias und mein Zimmer war eigentlich nur ein halbes. Vor den Fenstern hatten wir Vorhänge aus Bettlaken. Die Fenster gingen, denke ich, auf die Straße hinaus. Denn ich weiß noch, wenn im Haus gegenüber Haussuchungen stattfanden, konnten wir über die Straße hinweg zusehen. Im Zimmer stand ein Sofa, kein richtiges, ein schmale Liege, durchgelegen, mit einem großen Loch in der Mitte. Es war anscheinend kräftig benutzt worden. Als ich mich das erste Mal drauflegte, rutschte ich gleich in dieses Loch, worauf der Hund unter dem Sofa zu jaulen anfing, weil die verdammten Sprungfeder ihn fiesackten. Aber, mein Gott, für junge Leute wie uns damals sind das alles Bagatellen. An den Wänden standen viele Sprüche, ziemlich groß, wie Plakatlosungen. Zum Beispiel, Piroggen sind wir nicht. Piroggen sind nicht wir. Die Sprüche hatte alle Danja, also Daniel mit Spitznamen Danja, angepinselt. Bemerkenswert war das links an der Wand stehende Harmonium. Danja setzte sich selten daran, obwohl er gern musizierte und Musik über alles liebte. Er spielte nur wenige Stücke und die eher auswendig. Dafür spielte Jascha Truschkin, sein Freund Jakob Truschkin eigentlich, jedes Mal, wenn er uns besuchen kam. Ich habe noch ein Foto, auf dem ich im Halbprofil an diesem Harmonium sitzend zu sehen bin, die Hände auf den Tasten. Ich weiß nicht mehr, wer das geknipst hat. Jedenfalls ist es eine Inszenierung. Man wollte, dass ich so posiere und ich tat es, obwohl ich nie Harmonium spielen konnte. Leider. Einen Tisch gab es, an dem wir aßen, wenn etwas zu essen da war. Und einen Ofen, der zur Hälfte bei uns stand und zur anderen Hälfte drüben, bei der Alten und ihrer Tochter. Wegen dieses Ofens hat Danja mich einmal mitten in der Nacht geweckt. »Lass mich, ich bin müde«, sagte ich. »Nein, warte, ich muss dir was sagen.« »Dann sag's schnell. Lass uns den Ofen anstreichen.« »Was? Wozu in aller Welt das denn? Wäre doch interessant.« »Was soll daran interessant sein? Lass mich mit dem blöden Ofen in Frieden.« »Nein, hör zu, wir haben doch noch die rosa Farbe. Wir sollten ihn rosa streichen.« Deswegen weckte er mich also und wir verbrachten die restliche Nacht damit, den Ofen mit dieser idiotischen rosa Farbe anzupinseln. Und dann bekam noch alles, was irgend ging, einen rosa Anstrich. Andere Farbe hatten wir ja nicht. Beim Streichen haben wir sehr gelacht, hielten uns die Bäuche vor Lachen. Irgendwie fanden wir die Sache sehr lustig. In dem Zimmer schräg an der Wand hing ein großes Plakat. Es fiel sehr auf. Om Mani Padme Hum. So ein tibetischer Spruch. Was bedeutet das, habe ich dann ja gefragt. Keine Ahnung. Nur, dass es eine stark wirkende heilige Beschwörung ist, so viel weiß ich. Dass es im Haus sonderlich viele Bücher gegeben hätte, wüsste ich nicht. Das Zimmer war ja nicht groß. Jedenfalls besaß Danja Bücher über Okkultismus, Yoga, Buddhismus. Das hat ihn interessiert. Durch ihn begann sich mein Interesse für die okkulten Wissenschaften gleichfalls zu entwickeln. Damals allerdings noch sehr oberflächlich. Ja, das war dieser kurze Abschnitt mit dem rosa Ofen. Ja, wie geht's weiter? Wie bin ich selber auf Daniel Chaums gekommen? Um 1989 oder 88 rum sind mir irgendwie in der lokalen Buchhandlung Bücher aufgefallen aus dem Zürcher Haffmanns Verlag. Da sind nämlich zwei Auswahlbände damals rausgekommen mit Texten von Daniel Chaums. Die wurden da veröffentlicht und von dem Übersetzer Peter Urban angestoßen, hatten die Texte damals immer noch etwas bisschen Fragmentarisches, denn es sind immer noch einzelne neue Texte damals aufgetaucht. Dazu muss man sagen, dass bis in die späte Sowjetunion hinein eine Gesamtausgabe von Daniel Krams im russischen Original nicht erscheinen konnte, obwohl der Autor, der ja schon 1942 unter tragischen Umständen gestorben war, dann in den frühen 60er Jahren spätestens rehabilitiert worden war. Im Hoffmanns Verlag ist zu der Zeit auch ein Auswahlband mit Texten von Max Gold erschienen, auch nicht ganz unbekannt von der Band Für jedes Arts. Für mich hat sich dieser Blick auf die Wirklichkeit so ein bisschen vermischt, weil ich die beiden Bücher ungefähr zeitgleich gelesen habe, obwohl die Lebensumstände von Daniel Krams ja doch unvergleichlich tragisch verlaufen sind. Er ist nämlich dann während der deutschen Blockade Leningrads in der psychiatrischen Abteilung eines Leningrader Gefängnisses verhungert, 1942. Also trotz dieser unglaublich widrigen Lebensumstände von Daniel Krams in den 30er Jahren und in Leningrad haben viele Texte so eine sehr große Leichtigkeit und innere Freiheit für mich. Eine Eigenschaft, die in den persönlicheren Texten, aber auch von den düsteren Erfahrungen von Hunger, Geldnot, Verrat und Gefangenschaft überlagert werden. Also die haben beides gleichzeitig irgendwie, so diese Düsternis und gleichzeitig auch diese Leichtigkeit. In den frühen Texten, in den früheren Texten von Daniel Krams aus der Zeit um 1927, 28 rum, kann man noch mehr Hoffnung auf zumindest eine künstlerische Utopie oder eine Identität zumindest als Teil dieser frühen avantgardistischen Gruppen, wie zum Beispiel Oberiu, herauslesen, die einem keiner nehmen kann. Spätestens aber und dann nach der ersten Verhaftungswelle, die auch Daniel Krams dann betroffen hat, 1932, und zerbröseln diese Hoffnungen so langsam und alles versickert so ein bisschen in so eine in so ein Privatleben. Also man kann nichts veröffentlichen und auch solche Auftritte wie 1928 mit der Gruppe Oberiu, diese drei linken Stunden auf einer Bühne, sind ab da nicht mehr so leicht möglich. Doch ein bisschen wollen wir noch bei den Motiven aus der frühen Phase verweilen. Die restliche Sendung ist dann in verschiedene Schreibmotive aufgegliedert, die bei Krams immer wieder auftauchen. Und natürlich auch in Musik, die zum Großteil ebenfalls aus Leningrad kommt. Außer dieses eine Lied, das ich jetzt, weil ich eben diesen Max-Gold-Bezug noch habe, da als nächstes rausgesucht habe. Das ist ein Lied von Für jedes Arts, von ihrer 89er-Platte. Ein Kuss in der Irrtumstaverne oder so hieß die. Nämlich das Lied Könnten Bienen fliegen. Das ist ebenfalls ein sehr schönes Lied. Wie Jugendliche Diebe. Menschen sprechen, zersprengen die Welt in tausend Stücke. Sie sprechen nicht, doch manche springen still von einer S-Bahn-Brücke. Flögen sie zur Himmelsmitten, der Himmel ginge auf und Gott würde um Verzeihung bitten. Ja, es geht weiter in der Daniel Krams Sendung und wir fangen jetzt an mit den Motiven. Ich habe nämlich als Hauptgruppierungsmoment der Sendung so verschiedene Motive rausgesucht, die sich im Werk und im Leben von Daniel Krams häufiger finden. Ein Motiv ist die Stadt von oben. Also in meiner Vorstellung so hat Daniel Krams irgendwie immer so Leningrad von oben beobachtet. Er hat ganz hoch oben gesessen und hat dann runtergeguckt und hat die Menschen bei ihren Tätigkeiten beobachtet. Da habe ich ein Stück aus den Notizbüchern, die posthum veröffentlicht wurden, rausgesucht aus der Frühphase vom 22. Mai 1929. Da schreibt er: Ich saß auf dem Dach des Gosistat und beobachtete, ob alles in Ordnung sei. Denn kaum hast du auf etwas nicht aufgepasst, schon passiert irgendetwas. Man kann die Stadt nicht unbeaufsichtigt lassen. Und wer soll in der Stadt nach Ordnung sehen, wenn nicht ich? Wenn irgendwo Unordnung entsteht, werden wir sie sofort beseitigen. Satzung für Aufsichtspersonen auf dem Dach des Gosistat. Erste Regel. Aufsichtsperson sein kann ein Mann von oberjutischem Glaubensbekenntnis, der über die nachstehenden Merkmale verfügt. Erstens mittleren Wuchs. Zweitens kühn. Drittens weitsichtig. Viertens stimmekräftig und herrisch. Fünftens stark und unverblümt. Sechstens muss mit dem Ohr jegliche Geräusche auffangen können, ohne der Melancholie zu verfallen. Da wären wir auch wieder beim Motiv der vorherigen Sendung. Siebtens Raucher oder äußersten Falles Nichtraucher. Zweite Regel, was er tun muss. Erstens, die Aufsichtsperson muss auf dem höchsten Punkt des Daches sitzen und, ohne Kräfte zu schonen, fleißig nach allen Seiten schauen, wozu ihr vorgeschrieben ist, unaufhörlich den Kopf von links nach rechts und zurück zu drehen, soweit es die Halswirbel nach beiden Seiten gestatten. Zweitens, die Aufsichtsperson muss über die Ordnung in der Stadt wachen, wie zum Beispiel a, dass die Menschen nicht gehen, wie es ihnen gerade einfällt, sondern wie es ihnen vorgeschrieben worden ist von Gott, dem Herrn. B, dass die Menschen nur in solchen Equipagen fahren, die speziell dafür vorgesehen sind. C, dass die Menschen nicht auf Dächern, Simsen, Giebeln und anderen Erhebungen herumlaufen. Anmerkung, Zimmerleuten, Anstreichern und anderen Hauswarten ist dies gestattet. Dritte Regel, was die Aufsichtsperson nicht darf. Die Aufsichtsperson darf nicht auf dem Dach reiten, mit Damen kokettieren. Drittens, eigene Worte in die Gespräche der Passanten einfügen. Viertens, Jagd auf Spatzen machen und deren Gewohnheiten annehmen. Sechstens, in die Augen spucken, in Klammern seine Flagge herausholen. Siebtens, beleidigende Reden führen. Vierte Regel, Rechte der Aufsichtsperson. Die Aufsichtsperson hat das Recht, zu singen, auf jedermann zu schießen. Drittens, sich Sachen auszudenken und zu schreiben, auch aufzuschreiben und leise vorzutragen oder auswendig zu lernen. Viertens, das Panorama zu betrachten. Fünftens, das Leben unten mit einem Ameisenhaufen zu vergleichen. Sechstens, über das Drucken von Büchern nachzusinnen. Siebtens, ein Bett mitzubringen. Fünfte Regel, die Aufsichtsperson ist verpflichtet, Feuerwehrleuten mit Respekt zu begegnen. Alles, 22. Mai 1929. Gründungsmitglieder Daniel Harms, Boris Levin, Assistent Wladimirov. Ja, das war das. Wo bin ich jetzt? Jetzt hören wir ein Stück aus dem Band Fälle. Nämlich von der Seite 12, die ich jetzt erst aufblättern muss, was einen Augenblick dauert. Ach nee, das ist ja schon aufgeblättert. Abschnitt 4. Ich hörte den Ausdruck, den Augenblick einfangen. Leicht gesagt, aber schwer getan. Meiner Meinung nach ist dieser Ausdruck sinnlos. Und tatsächlich, man soll nicht zum Unmöglichen aufrufen. Ich sage das aus vollster Überzeugung, denn ich habe es an mir erfahren. Ich habe den Augenblick einzufangen versucht, ihn aber nicht erwischt und nur die Uhr dabei eingeschlagen. Jetzt weiß ich, es ist unmöglich. Ebenso unmöglich ist es, die Epoche einzufangen, denn das ist dasselbe wie ein Augenblick, nur etwas größer. Etwas anderes wäre es zu sagen, prägt euch ein, was in diesem Augenblick geschieht. Das ist etwas völlig anderes. Zum Beispiel 1, 2, 3. Nichts ist geschehen und ich habe mir einen Augenblick eingeprägt, in dem nichts geschehen ist. Hiervon habe ich Sabolotsky erzählt, dem hat das sehr gefallen. Er hat den ganzen Tag gesessen und gezählt. 1, 2, 3 und bemerkt, dass nichts geschah. Bei dieser Beschäftigung wurde Sabolotsky von Schwarz überrascht und Schwarz begann sich ebenfalls für diese originelle Methode zu interessieren, sich einzuprägen, was in unserer Epoche geschieht, denn aus Augenblicken setzt sich ja eine Epoche zusammen. Aber ich bitte zu beachten, der Schöpfer dieser Methode bin wiederum ich, schon wieder ich, einfach erstaunlich. Was anderen nur unter Mühen gelingt, gelingt mir im Fluge. Ich kann sogar fliegen, aber davon erzählen werde ich nicht, denn es glaubt mir sowieso niemand. Ja, wo waren wir? Ach ja, genau. Demnächst hören wir einen weiteren Abschnitt aus dem Band Fallen, den uns nun die Nora vorlesen wird. Beginn eines sehr schönen Sommertages, eine Symphonie. Kaum hatte der Hahn gekräht, schlüpfte Timofei aus der Dachluke und erschreckte von dort oben jeden, der um diese Zeit die Straße entlang ging. Der Bauer Chariton blieb stehen, hob einen Stein auf und warf ihn nach Timofei. Timofei verschwand irgendwo hin. Geschickt der Kerl, rief die Menschenherde und ein gewisser Zubow rannte los und knallte im vollen Lauf mit dem Kopf gegen eine Mauer. Ach, schrie eine alte Frau mit Zahngeschwür. Aber Komarow machte der Alten Pitschepatsche auf die Backe, sodass die Alte heulend in einen Torweg floh. Fetiljuschin kam vorbei und musste lachen. Komarow trat auf ihn zu und sagte, »He, du schadenfrohes Schwein!« und haute Fetiljuschin in den Bauch. Fetiljuschin lehnte sich gegen die Mauer und bekam den Schluck auf. Romaschkin spuckte von oben aus dem Fenster mit dem Ziel, Fetiljuschin zu treffen. Da verprügelte ganz in der Nähe ein altes, langnasiges Weib sein Kind mit dem Trog und eine junge, dickliche Mutter putzte ihrem hübschen Mädchen die Nase an der Backsteinmauer. Ein kleines Hündchen, das sich sein zartes Beinchen gebrochen hatte, wälzte sich auf dem Gehsteig. Ein kleiner Junge aß aus dem Spucknapf irgendeine Sauerei. Vor dem Lebensmittelgeschäft stand eine lange Schlange um Zucker an. Die Weiber schimpften laut und knufften sich gegenseitig mit ihren Portemonnaies. Der Bauer Chariton, der sich mit Denaturiertem betrunken hatte, stand mit offenem Hosenstall vor den Weibern und stieß unanständige Wörter hervor. So begann ein sehr schöner Sommertag. Nein. wieder da. Ультразвука. Ja, Abrupter Bruch, das war das Orchester AU, eine der ersten Punkbands aus Leningrad. Die haben sich schon in den frühen 80er Jahren gegründet. Und davor haben wir Kino gehört mit einem Lied, wo ich den Titel jetzt schon wieder vergessen habe. Es war schwer zu entziffern. Kann ich nämlich nur noch erinnern, irgendwas mit... Siusche dla novoi piesni. Ja, genau, irgendwas mit neuen Liedern neues oder Lied, genau. Neues Lied. Ja, aber tja, meine Russischkenntnisse sind beschränkt. Ja, deine meine sind auch etwas leider. Besser, zumindest naja, ein bisschen. Ich kann Hallo sagen. Was heißt das? Privet. Ja, sehr schön. Ich kann auch ein paar Worte, konnte ich auch. Jani Panimaju, ich verstehe nicht. Ja, Jani Toje, ich auch nicht. Soweit sind meine Russischkenntnisse gediehen damals. Mal hin. Ja, jetzt begeben wir uns schnurstracks hinein in die Freundeskreise, die damaligen, in die wir schon am Anfang so ein bisschen hineingetaucht sind. Nämlich, es war sehr wichtig, damals in einer literarischen Gruppe zu sein. Diese Gruppe, die sich da als erstes gegründet hat, das waren die Chinari. Die standen am Anfang oder vielleicht auch nicht ganz am Anfang, sondern irgendwo mittendrin. Eine ironische Bruderschaft des Unsinns, aber auch viel eher als Oberiu, was sich dann später gegründet hat als literarisches Projekt, war das eher so ein philosophischer Privatlesezirkel, dem es um das Gegenwärtige und das Nichts gegangen sein mag. Zumindest haben sie sich sehr viel mit dem Nichts beschäftigt. Die finden sich schon Anfang 1926 zusammen. Zu diesem Freundeskreis gehören zu Anfang Daniel Harms, dann noch die Freunde Leonid Lipavsky, Alexander Wedensky, Jakob Truschkin und der Schriftsteller Nikolai Olejnikov, der auch beim Kinderbuchverlag schon eine ganz einflussreiche Stelle hatte, die auch später einigen aus der Gruppe dann immer zu Lohn und Brot verholfen hat. Ich lese mal einen kurzen Abschnitt aus diesem Freundeskreis der Chinari. Die fünf Mitglieder, Daniel Harms, Leonid, ach nee, das hatte ich schon. Es war ein literarisch-philosophischer Freundeskreis von fünf Leuten, jeder professioneller Kenner auf seinem Gebiet. Zugleich wurde nicht gezaudert, in fremde Terrains vorzudringen, seien es Linguistik, Mengenlehre, Malerei oder Musik. Die ritualisierten Gesprächstreffen der Chinari, die formal an studentische Bruderschaften der vorrevolutionären Intelligenzia erinnern, erfolgen 3 bis 5 Mal monatlich. Zumeist finden sie in den Wohnungen von Truschkin und Lipavsky statt, die den nötigen Freiraum bieten. Oberiu oder wie gesagt die Vereinigung der realen Kunst war dann sehr viel mehr eine literarisch-performative Gruppe. Also die haben sich dann ein bisschen später, wie zu Anfang schon gesagt, so um Anfang 1928 zusammengefunden und denen ihr Daseinszweck waren dann vielmehr halt so Auftritte, eben auch Theatersachen, also performative Sachen. Ich lese da auch nochmal ein kurzes Stück von Seite 183. Oberiu Vereinigung realer Kunst. Ende Oktober 1927 erhält Harms einen Anruf vom Direktor des Leningrader Hauses der Presse, Nikolai Baskakov. Ein bemerkenswerter Mensch, der allem Neuen in der Kunst ein Wirkungsfeld geben wollte. Dieser ist einer der letzten Förderer der experimentellen Kunst und hat die Aktivitäten der linken Flanke aufmerksam verfolgt. Anders als die Moskauer Zeitschrift Novy Lev, die inzwischen proletarischen Schriftstellern nahesteht und Werke der experimentierfreudigeren linken Flanke nicht abdruckt, lädt Baskakov Krams und seine Gruppe ein, in seinem Haus eine literarische Sektion zu bilden. Nach Schließung des Ginchuk, also das war ein Institut an der Kunsthochschule, ist das Haus der Presse zum einzig verbliebenen bahnbrechenden Zentrum noch unangepasster linker kultureller Kräfte in Leningrad avanciert. Hier finden öffentliche Diskussionen zu Fragen der Kunst sowie Begegnungen mit Schriftstellern und Künstlern statt. Außerdem verfügt es seit 1926 über ein eigenes Theater, an dem Igor Terentjev als Regisseur arbeitet. Seit dem Frühjahr 1927 vertreten zudem Pavel Filonow und seine Schüler, die sich zur Gruppe Meister analytischer Kunst, MAI, vereint haben, im Haus der Presse den Bereich für bildende Kunst. Baskakow empfängt die Delegation der linken Flanke, also so bezeichnet sich diese literarische Gruppe, die zum Teil eben diese Cinari repräsentiert, zum Teil aber auch eben von dieser Gruppe der Lautpoesie entsprungen ist, die ich zu Anfang auch erwähnt hatte. Wedensky, Harms und Bachterew mit offenen Armen. Er ist von ihnen begeistert und garantiert den Schriftstellern völlig freie Arbeit. Einen großen Auftritt im Haus der Presse stellt er ihnen unter dem einzigen Vorbehalt in Aussicht, dass sie den Namen ihrer Gruppe ändern. Denn zum einen wird die Bildung intellektueller und künstlerischer Vereinigungen von Seiten der offiziellen Organe, die zunehmend eine monolithische Massenkultur propagieren, inzwischen vielfach angeprangert und verboten. Zum anderen spürt Baskakow, dass das überbetonte Namensattribut links nunmehr einen politisch fragwürdigen Anstrich, ideologisch feindlicher, abstrakter Formalismus hat. Die Treffen der Oberiuten finden vorübergehend in den Salons im Haus der Presse statt. Zu den wechselnden Mitgliedern von Oberio werden gerechnet Daniel Harms, Igor Bachterew, Alexander Wedensky, Däuber Lewin, Nikolai Sabolotsky, Konstantin Vaginov und der junge Schriftsteller Juri Wladimirov. Mit Blick auf die von Baskakow versprochene Veranstaltung werben sie für die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten. Die beiden jungen Filmregisseure Klimenti Minz und Alexander Rasumowski treten ebenfalls bei. Nikolai Olejnikov, Jakov Truschkin und Leonid Lipavsky gehören dagegen Oberio nicht an und beteiligen sich auch nicht an den Auftritten, obwohl sie ihnen ohne Zweifel ideell nahestehen. Im Herbst 1927 dann ist ein erster größerer Auftritt dieser Gruppe. Da gastiert nämlich Wladimir Majakowski in Leningrad. Die Oberioten möchten diese Gelegenheit nutzen und beim anschließend geplanten Disput eine Rohfassung ihrer Deklaratia und sich der Öffentlichkeit vorstellen. Dazu verhandeln sie am Vorabend, dem 26. Oktober, im Hotel Evropeiskaja mit Majakowski, der einwilligt. Über die Teilnahme der Oberioten im Anschluss an dessen Auftritt in der Kapelle berichtet Igor Bachterew. 7 Oberioten standen auf der Bühne der Kapelle. Der 8. Olejnikov lehnte diplomatisch aus beruflichen Erwägungen seine Teilnahme auf der Bühne ab. Wedensky war dazu erkoren, die Deklaratia und kurze Textproben aus den Werken der Oberioten vorzustellen. Dazu trat Wedensky vor die Bühne, erklärte, dass wir keine Selbstbeweihräucherer seien, sondern die schöpferische Sektion am Haus der Presse vertreten und stellte die Ergebnisse unseres kollektiven Schaffens vor. Alles in allem benötigte er 20 Minuten. Das mit derartigen Reden nicht gerade verwöhnte Publikum hörte aufmerksam zu. Sobald Wedensky endete und sich auf der Bühne wieder unter die restlichen Oberioten einreihte, erklang verhaltener Beifall. Ja, das zeigt schon, dass die Anfänge so theorielastig waren vielleicht, wie bei vielen neu gegründeten Gruppen, und die Praxis dann der einzelnen Autoren und eben auch die von Daniel Harms hat dann doch vielleicht die Menschen sehr viel schneller für sich eingenommen als die Theorien dieser Gruppe. Und jetzt wollte ich noch ein Stück aus den Notizbüchern verlesen lassen von der Nora, die Seite 149. Mittwoch, 30. November. Spät aufgewacht, so gegen 1, rief Alisa Ivanovna an, wir beschlossen, in den Kinematografen zu gehen. Sie sollte mich um 4 anrufen. Gaine kam bei mir vorbei und ging bald. Um 4 rief Alisa Ivanovna an. Wir beschlossen, in die 6 Uhr Vorstellung zu gehen. Ich schlug vor, früher zu kommen und den verbliebenen Fisch mitzubringen. Und habe bei ihr gegessen. Dann zeichnete Alisa Ivanovna. Ich saß da und tat nichts. Wir versäumten einige Vorstellungen, weil wir beschlossen hatten, Piotr Pavlovich Snapkov mitzunehmen und warten mussten, bis er frei war. Wir gingen zur Vorstellung um 10.40 Uhr und kauften 3 Karten. Bis zu Beginn war es noch über eine Stunde und wir beschlossen, zu mir zu fahren und zu essen, was wir an Essbarem finden. Gesagt, getan. Dann riefen wir Snapkov an, aber dort ging niemand ans Telefon. Alisa Ivanovna rief zu Hause an und schlug Tatjana Nikolajewna vor, mit uns zu gehen. Und wir gingen in den Kinematografen. Ich saß neben Alisa Ivanovna. Dann gingen wir noch zu ihnen zum Tee. Eine Zeit lang war ich mit Tatjana Nikolajewna allein, schaute mir ihre Bilder an. Dann tranken wir Tee. Ich ging um 1:30 nachts von ihnen weg. Eine Straßenbahn erwischte ich am Karskoskelsker Bahnhof. Heute rief Natascha an und sagte, der Pelz sei fertig. Übermorgen soll ich ihn abholen kommen. Ich muss Geld besorgen. 70 Rubel. Natascha ist schrecklich müde. Wie kann ich Natascha helfen? Die Arbeit ist zu schwer für sie. Sie muss nach Leningrad ziehen. Ja, und jetzt hören wir noch kurz ein bisschen Musik von einer Band, die eigentlich gar nichts mit Leningrad zu tun hat, obwohl der Sänger Jegor Letov da in einer späteren Phase da auch aufgetreten ist, häufig in bekannten Leningrader Auftrittsorten. Wir hören nochmal was von seiner Band Krasdanskaja Oborona. Das ist vorbei, aber es geht gleich weiter. Wir hören jetzt noch ein Lied von. Genau. Wir müssen noch unseren Schnaps austrinken, deswegen noch ein kurzes von Krasdanskaja Oborona. Я горло распёрла, сердце в горле. Ja, genau. Krasdanskaja Oborona. Jetzt haben wir auch das Ende des Liedes mal abgepasst. Und wir machen jetzt weiter nochmal im biografischen, in den biografischen Texten wenden wir uns dem Motiv Bett, Tür, Zimmer zu. Ein sehr häufiges Motiv in den Texten von Daniel Chaums. Also sowohl wird da viel Zeit von Personen im Bett verbracht, als dass auch sie beschäftigt, wer an die Tür klopft oder ob sie die Tür aufmachen sollen, als ja, dass auch viel Zeit in Zimmern verbracht wird in den Texten. Da habe ich auch nochmal einen kurzen biografischen Verweis von aus dem Buch von Marina Donovo, wie gesagt, eine Autobiografie der zweiten Ehefrau von Daniel Chaums. Und die sagt Folgendes. Wir gingen spät zu Bett und standen spät auf. Danja brachte es fertig, bis 12 zu schlafen. Und es kam vor, dass wir bis 2-3 Uhr nachmittags im Bett blieben. Wenn nichts zu essen da war und sonst nichts zu tun, schlief er eben und ich genauso. Ich kann mich nicht erinnern, dass er sich je an den Tisch gesetzt und lange dort ausgehalten hätte, um zu schreiben. Manchmal arbeitete er im Bett, manchmal am Fenster. Es kam überhaupt alles Mögliche vor. Manchmal gingen wir um 8 Uhr in der Früh schlafen, verschliefen den ganzen Tag. Und das Telefon klingelte in einem fort. Manche riefen an, bevor sie kamen, manche kamen ohne Anruf, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das brachte Danja in Rage. »Die sollen mich in Frieden lassen.« »Gut«, sagte ich. »Und wie stellen wir das an?« »Ganz einfach. Du machst nicht auf. Und fertig.« »Ja, und was dann? Wenn ich nicht aufmache, fangen sie an, herumzubrüllen.« »Sollen sie. Und was geschah?« »Sie kamen und klopften.« »Hol euch der Henker«, brüllten sie. »Macht auf. Wir wissen doch, dass ihr nicht schlaft.« Und sie fingen an, die Tür einzuschlagen. »Diese Tür gehörte uns ja nicht. Die gehörte dem verdammten Staat.« Sie aber schlugen ein Loch hinein, das wir hinterher stopfen mussten. Danja hatte es auch schon mit einem Zettel versucht, den er an die Tür hängte. So und so keiner da. Aber jeder wusste, dass das nicht stimmte. Es half alles nichts. Beim ersten Klopfen machte Danja noch Psst und bedeutete mir mit Gesten zu schweigen. Sie sollten denken, dass keiner da war. Aber was dann losging, war unvorstellbar. Ein Grauen. Getrommelt wurde mit Händen und Füßen. Es war nicht zum Aushalten. Denen, die da kamen, war es vollkommen egal, ob Tag oder Nacht war. Sie wollten zu uns herein, unverzüglich. Erst drohte Danja mir noch, ich sollte ja nicht den Mund aufmachen, aber dann hielt er es selber nicht mehr aus und ging fluchend öffnen. Und die Gäste strömten herein, mit Flaschen unter den Armen. Man trank und schwätzte, ich mittendrin. Ja, das war der kurze Abschnitt. Was haben wir jetzt? Genau, jetzt haben wir ein Stück aus der Erzählung oder einem Mini-Roman oder einer Novelle, Die alte Frau. Also manchmal wird es auch nur mit Die alte übersetzt, das uns wieder jetzt vorgelesen wird. Auf dem Hof steht eine alte Frau und hält eine Wanduhr in der Hand. Ich gehe an der Alten vorbei und frage sie, wie spät ist es? Schauen Sie doch hin, sagt die Alte zu mir. Ich schaue hin und sehe, die Uhr hat keine Zeiger. Sie hat keine Zeiger, sage ich. Die Alte schaut auf das Zifferblatt und sagt zu mir, es ist 3:45. »Ach so, vielen Dank«, sage ich und gehe weiter. Die Alte ruft mir noch etwas nach, aber ich gehe weiter, ohne mich umzudrehen. Ich trete auf die Straße hinaus und wähle die Sonnenseite. Die Herbstsonne ist sehr angenehm. Ich gehe zu Fuß, kneife die Augen zusammen und rauche meine Pfeife. An der Ecke Sadovaja treffe ich Sakedon Michailovic. Wir begrüßen einander, bleiben stehen und unterhalten uns lange. Mir geht auf die Nerven, dass wir auf der Straße herumstehen, weshalb ich Sakedon Michailovic in eine Kneipe einlade. Wir trinken Wodka, essen hartgekochte Eier und Strömling dazu, dann verabschieden wir uns und ich gehe alleine weiter. Da fällt mir plötzlich ein, dass ich vergessen habe, zu Hause den elektrischen Ofen abzustellen. Ich ärgere mich sehr. Der Tag hatte so schön begonnen und schon das erste Missgeschick. Ich hätte überhaupt nicht auf die Straße gehen sollen. Ich komme nach Hause zurück, ziehe das Jackett aus, nehme meine Uhr aus der Westentasche und hänge sie an ihren Nagel. Dann schließe ich die Tür ab und lege mich aufs Bett. Ich werde liegen und versuche einzuschlafen. Von der Straße herauf höre ich das widerwärtige Gekreisch der kleinen Jungen. Ich liege da und denke mir Strafen für sie aus. Am besten gefällt mir, ihnen den Starrkrampf zu schicken, damit sie augenblicklich aufhören, sich zu bewegen. Ihre Eltern schleppen sie zu sich nach Hause. Sie liegen in ihren Betten und können nicht einmal mehr essen, weil sich ihre Münder nicht mehr öffnen. Sie werden künstlich ernährt. Eine Woche später ist der Starrkrampf vorbei, aber die Kinder sind so schwach, dass sie noch einen ganzen Monat im Bett liegen müssen.

даже нравится чем-то эта погода. Tranquillisator von Kino, ein schön langsames Lied. Und jetzt sind wir bei einem weiteren Motiv aus dem Werk von Daniel Krams, nämlich dem Motiv Wiederholung. Das kommt besonders in den Gedichten eigentlich häufig vor, aber auch in den kurzen Kurzgeschichten. Und die Kurzgeschichten von Daniel Krams sind also großteils kurz, mit einigen Ausnahmen, wie zum Beispiel mit der eben gehörten alten Frau, die aber auch keine Kurzgeschichte ist. Ja, was möglicherweise auch ein bisschen, also diese Wiederholung als Stilmittel, die geht vielleicht in den Gedichten auch ein bisschen zurück auf die frühere Beschäftigung mit Lautpoesie und mit so rhythmisch vorgetragenen Texten zurück. Was wir jetzt in diesem Abschnitt vielleicht nicht hören, aber vielleicht kann ich da nochmal einen Text vorlegen, der das besser illustriert. Jetzt hören wir erstmal den Text Vorfall in der Straßenbahn. Ljapunow ging zur Straßenbahn. Ljapunow ging zur Straßenbahn. In der Straßenbahn saß Sorokin. In der Straßenbahn saß Sorokin. Sorokin hatte eine elektrische Teemaschine gekauft und fuhr zu seiner Frau nach Hause. Er hatte eine elektrische Teemaschine gekauft und fuhr nach Hause. In der Straßenbahn war es heiß, obwohl Türen und Fenster offen standen. Obwohl sie offen standen. Sorokin hatte eine elektrische Teemaschine gekauft. Ja, und jetzt hören wir einen weiteren Teil des Gesamtwerks von Daniel Krams, nämlich seine Briefe, die, also das ist ein bisschen schwer zu sagen, da gehören die Briefe nun zu den privaten Dingen, die halt nicht dem Werk, nicht zum Werk dazugehören. Bei Daniel Krams, glaube ich, gehören die Briefe mit zum Werk, insbesondere weil er ja eigentlich auch nie was hat drucken können, also nie gedruckte Bücher außer die Kindergeschichten hat veröffentlichen können. Kann man das vielleicht doch sagen? Und wir lesen jetzt noch mal einen Brief vor, der ebenfalls für dieses Motiv der Wiederholung sehr gut beispielhaft exemplifiziert. Ja, ein Brief aus dem Jahre 1933 an Nikander Andrejewitsch. Lieber Nikander Andrejewitsch, ich habe deinen Brief bekommen und mir war sofort klar, dass er von dir ist. Zuerst habe ich gedacht, er sei auf einmal nicht von dir, aber kaum hatte ich ihn aufgemacht, war mir sofort klar, dass er von dir ist. Aber zuerst hatte ich gedacht, er sei nicht von dir. Ich bin froh, dass du schon vor langer Zeit geheiratet hast, denn wenn der Mensch den heiratet, den er hat heiraten wollen, so heißt das, er hat das bekommen, was er wollte. Und so bin ich sehr froh, dass du geheiratet hast, denn wenn der Mensch den heiratet, den er wollte, so heißt das, er hat bekommen, was er wollte. Gestern habe ich deinen Brief bekommen und ich dachte sofort, dass dieser Brief von dir sei, aber dann dachte ich, dass es den Anschein habe, dass er nicht von dir sei. Aber ich machte ihn auf und sehe, er ist wirklich von dir. Du hast sehr gut daran getan, dass du mir geschrieben hast. Zuerst hast du nicht geschrieben, dann auf einmal hast du geschrieben, obwohl du noch früher, bevor du eine Zeit lang nicht geschrieben hast, auch geschrieben hast. Ich habe sofort, als ich deinen Brief bekam, sofort entschieden, dass er von dir sei. Und dann bin ich sehr froh, dass du schon geheiratet hast. Denn wenn der Mensch Lust bekommen hat zu heiraten, dann sollte er auch um jeden Preis heiraten. Darum bin ich sehr froh, dass du schließlich eben den geheiratet hast, den du hast heiraten wollen. Und du hast sehr gut daran getan, dass du mir geschrieben hast. Ich habe mich sehr gefreut, als ich deinen Brief sah und sogar sofort gedacht, dass er von dir sei, während ich ihn aufmachte. Kam mir zwar so ein Gedanke, dass er nicht von dir sein könnte, aber dann habe ich entschieden, dass er von dir sei. Danke, dass du geschrieben hast. Ich danke dir dafür und ich bin sehr froh für dich. Du errätst vielleicht nicht, warum ich so froh bin für dich, aber ich sage dir sofort, dass ich froh für dich bin, weil du geheiratet hast. Und zwar eben den, den du hast heiraten wollen. Und das, weißt du, das ist sehr gut, eben den zu heiraten, den man hat heiraten wollen. Denn dann nämlich bekommt man das, was man wollte. Und eben darum bin ich so froh für dich. Und froh auch darüber, dass du mir einen Brief geschrieben hast. Ich hatte schon von Weitem entschieden, dass der Brief von dir sei. Doch als ich ihn in die Hand nahm, dachte ich, und auf einmal ist er nicht von dir. Aber dann denke ich, aber nein, natürlich ist er von dir. Ich mache den Brief eigenhändig auf und denke währenddessen, ist er von dir oder nicht von dir? Von dir oder nicht von dir? Nun, als ich ihn aufgemacht hatte, sehe ich, er ist doch von dir. Ich habe mich sehr gefreut und beschlossen, dir ebenfalls einen Brief zu schreiben. Vieles wäre zu sagen, aber ich habe buchstäblich keine Zeit. Was ich schaffen konnte, habe ich dir in diesem Brief geschrieben. Das Übrige schreibe ich später, denn im Augenblick habe ich absolut keine Zeit. Gut, zumindest, dass du mir einen Brief geschrieben hast. Jetzt weiß ich, dass du schon vor langer Zeit geheiratet hast. Ich wusste schon aus früheren Briefen, dass du geheiratet hast, aber jetzt sehe ich wieder, es stimmt vollkommen. Du hast geheiratet. Und ich bin sehr froh, dass du geheiratet hast und mir einen Brief geschrieben hast. Ich hatte sofort, als ich deinen Brief sah, entschieden, dass du wieder geheiratet hast. Nun denke ich, es ist gut, dass du wieder geheiratet hast und mir darüber einen Brief geschrieben hast. Schreibe mir jetzt, wer deine neue Frau ist und wie das alles gekommen ist. Richte deiner neuen Frau einen Gruß aus. Ja, das war ein kurzer Brief aus dem Jahre 1933 und wir hören nochmal ein Lied. Das wäre allerdings jetzt noch in hier laden müssen in das Dings, weil wir es noch nicht geladen haben. Genau, jetzt haben wir es. Orchester AU aus Leningrad. Aus den 90er Jahren war die Aufnahme. Und jetzt tun wir uns einem weiteren Motiv zuwenden, dem Slapstick-artigen in den Geschichten von Daniel Krams. Mich erinnern diese viele Erzählungen und Kurzgeschichten nämlich ein bisschen an so Slapstick-Filme, also zum Beispiel an Buster Keaton, den Mann, der niemals lächelt, oder an Charlie Chaplin, so ein bisschen so an diesen Rhythmus, der sich durch diese Abfolge in Slapstick-Filmen ergibt. Irgendwie halt eine Torte wird in ein Gesicht geworfen und jemand stürzt einen Balkon hinunter in einen Pferdewagen oder wie auch immer. Halt, also in solche Art von Vorfällen erinnern mich diese Geschichten. In den Geschichten gibt es nämlich öfter so Kettenreaktionen von unglücklichen Geschehnissen, deren Absurdität vielleicht auch so ein bisschen den Sinn unserer verwalteten Welt in Frage stellt. Also in den Filmen von Charlie Chaplin war das ja eine verwaltete Welt, aber in den Erzählungen von Daniel Krams war das natürlich eine genauso oder vielleicht sogar noch schlimmer verwaltete Welt. Und darum hören wir jetzt einen Vorfall auf der Straße. Einmal sprang ein Mann von der Straßenbahn ab, aber so unglücklich, dass er unter ein Auto geriet. Der Verkehr stockte und ein Milizionär begann zu ermitteln, wie dieses Unglück geschehen war. Der Chauffeur erklärte etwas lange und zeigte dabei immer auf die Vorderräder des Autos. Der Milizionär befühlte die Reifen der Vorderräder und notierte in seinem Büchlein den Namen der Straße. Ringsum hatte sich eine ziemlich große Menschenmenge angesammelt. Ein Bürger mit traurigen Augen fiel dauernd von der Bordsteinkante. Eine Dame betrachtete dauernd eine andere Dame und diese betrachtete ihrerseits die erste Dame. Dann verlief sich die Menge und der Verkehr nahm wieder seinen gewohnten Lauf. Der Bürger mit den traurigen Augen fiel noch lange, immer wieder von der Bordsteinkante und am Ende, sichtlich verzweifelt an seinem Vorhaben, auf der Bordsteinkante festen Fuß zu fassen, legte er sich einfach auf den Gehsteig. In diesem Augenblick geriet ein Mann, der einen Stuhl trug, unter die Straßenbahn. Wieder kam der Milizionär, wieder sammelte sich eine Menschenmenge und hielt den Verkehr auf. Und der Bürger mit den traurigen Augen begann wieder von der Bordsteinkante zu fallen. Ja, und dann wurde alles wieder gut und sogar Iwan Semjonowitsch kehrte in die Kneipe zurück. Ja, also schon allein das Fallen ist ein sehr schwerwiegendes Motiv und das ist ja auch schon was Slapstickhaftes. Und deswegen lesen wir nochmal einen Text namens Fallen, der heißt auch tatsächlich so. Das aus dem Jahr 1940, also aus dem wirklichen Spätwerk von Daniel Krams, Fallen. Zwei Menschen fielen vom Dach. Sie fielen beide vom Dach eines fünfstöckigen Hauses, eines Neubaus, einer Schule anscheinend. Sie rutschten in sitzender Stellung das Dach hinab bis an den äußersten Rand und hier begannen sie zu fallen. Ihr Fallen als erste bemerkte Ida Marknova. Sie stand am Fenster des gegenüberliegenden Hauses und spuckte gegen die Fensterscheibe. Da plötzlich sah sie, dass jemand vom Dach des gegenüberliegenden Hauses zu fallen begann. Als sie näher hinschaute, sah Ida Markowna, dass es gleich zwei waren, die zu fallen begannen. Ida Markowna riss sich das Hemd vom Leib und begann, mit diesem Hemd so schnell wie möglich die beschlagene Fensterscheibe abzuwischen, um besser sehen zu können, wer dort vom Dach fällt. Als ihr jedoch bewusst wurde, dass die Fallenden womöglich ihrerseits sie nackt sehen und wer weiß, was von ihr denken könnten, sprang Ida Markowna vom Fenster weg und versteckte sich hinter dem geflochtenen Dreifuß, auf dem einmal ein Blumentopf gestanden hatte. In diesem Augenblick sah die beiden vom Dach Fallenden eine andere Person, die im selben Haus wohnte wie Ida Markowna, nur zwei Stockwerke tiefer. Diese Person hieß ebenfalls Ida Markowna. Sie saß gerade auf dem Fensterbrett und nähte einen Knopf an ihren Pantoffel. Als sie zum Fenster hinausschaute, sah sie die beiden vom Dach fallen. Ida Markowna schrie auf, sprang vom Fensterbrett und beeilte sich, das Fenster aufzumachen, um besser sehen zu können, wie die vom Dach Gefallenen auf der Erde aufschlugen. Aber das Fenster ging nicht auf. Da fiel Ida Markowna ein, dass sie das Fenster von unten zugenagelt hatte und stürzte zum Ofen, in dem sie ihr Werkzeug aufbewahrte. Vier Hämmer, Meißel und Zange. Die Zange in der Hand lief sie zum Fenster und zog den Nagel aus dem Rahmen. Jetzt sprang das Fenster mit Leichtigkeit auf. Ida Markowna beugte sich weit aus dem Fenster und sah, wie die beiden vom Dach Fallenden pfeifend auf die Erde zusausten. Auf der Straße hatte sich bereits eine kleine Menschenmenge gebildet. Schon ertönten Pfiffe aus einer Trillerpfeife und an den Ort des zu erwartenden Geschehens trat ohne Eile ein klein gewachsener Polizist. Ein dicknasiger Hauswart lief geschäftig hin und her. Er trieb die Leute auseinander und machte darauf aufmerksam, dass die Fallenden den Versammelten auf die Köpfe fallen könnten. In diesem Augenblick kreischten beide Ida Markownas, der eine bekleidet, die andere nackt. Beide aus dem Fenster hängend auf und strampelten mit den Beinen. Und da schlugen die beiden Fallenden mit ausgebreiteten Armen und weit aufgerissenen Augen dumpf auf dem Erdboden auf. So schlagen manchmal auch wir aus erreichten Höhen herabfallend auf dem trostlosen Förderkorb unserer Zukunft auf. Abgeschlossen am 7. September 1940. Und wir hören jetzt noch ein Lied. Und zwar die Mechanical Dances. Dances aus dem Jahr 1923, und jetzt wenden wir uns einem anderen Motiv zu, das allerdings auch nicht nur ein Motiv ist, nämlich die Kinder in den Erzählungen, andererseits auch Daniel Krams Erzählungen für Kinder, weil eine Haupteinnahmequelle dieses Autors waren dann Erzählungen für Kinder, und da kam ihm entgegen, dass sich Ende 1927 herum der Leningrader Kinderbuchverlag mit einigen neuen Kinderzeitschriften etabliert hatte. Also zum Beispiel war das 1927 die Zeitschrift Josch, auf Deutsch der Igel, für die Daniel Krams und auch die anderen Oberjuten dann begannen, Texte und Gedichte zu schreiben. Später kam noch die Kinderzeitschrift Tschisch oder Zeisig dazu. Neben der Vorliebe von Kindern für das absurde Geschehnis, das in Texten von Krams eigentlich immer sehr präsent war, eröffnete sich so für die Oberjuten eine Einnahmequelle, denn sie konnten sonst eigentlich kaum jemals etwas veröffentlichen, da die experimentellen, avantgardistischen Literaturströmungen Zeichnungen, wie schon vorher gesagt, schon zugunsten von Spielarten des sozialistischen Realismus verdrängt worden waren. Und jetzt wird uns was vorgelesen aus einem Text für Kinder, den Daniel Harms 1928 in der Kinderzeitschrift Josch veröffentlicht hat. Die alte Frau, die Tinte kaufen wollte. In der Kasabokaja Straße, Haus Nummer 17, wohnte eine alte Frau. Früher hatte sie einen Mann und auch einen Sohn. Aber der Sohn war inzwischen groß und weggezogen. Der Mann war gestorben, so lebte die alte Frau nun allein. Sie lebte still und in Frieden, trank Tee, schrieb Briefe an ihren Sohn und das war alles, was sie tat. Die Leute sagten von der alten Frau immer, sie sei vom Mond gefallen. Kommt die alte Frau einmal im Sommer auf den Hof, schaut und sagt, du lieber Gott, wo ist denn der Schnee hin? Die Nachbarn lachen und rufen ihr zu, hat man das schon gesehen, dass im Sommer Schnee liegt? Du bist wohl vom Mond gefallen, Oma. Kommt die alte Frau einen anderen Mal in eine Petroleumhandlung und fragt, wie viel kosten bei Ihnen die Brötchen? Die Verkäufer lachen. Wie denn, Bürgerin? Seit wann gibt's bei uns Brötchen? Sie sind ja wohl vom Mond gefallen. So war das mit der alten Frau. Einmal war schönes Wetter, Sonne, kein Wölkchen am Himmel. In der Kasabokaja Straße wirbelte der Staub auf. Die Hausmeister kamen, um aus dicken Wasserschläuchen mit Messinganschlüssen die Straße zu spritzen. Sie spritzten das Wasser direkt in den Staub, mitten hinein in hohem Bogen. Der Staub senkt sich mit dem Wasser zusammen auf die Straße. Schon laufen die Pferde durch die Pfützen und der Wind fliegt weiter, nun vom Staube befreit. Aus dem Tor des Hauses Nummer 17 kommt die alte Frau. In der Hand hat sie einen Schirm mit einem großen glitzernden Griff und auf dem Kopf ein Hütchen mit schwarzen Pailletten. Sagen Sie, ruft sie dem Hausmeister zu, wo gibt es wohl Tinte zu kaufen? Was? Ruft der Hausmeister. Die alte Frau kommt näher. Tinte! Ruft sie. Achtung zur Seite! Ruft der Hausmeister und lässt den Wasserstrahl schießen. Die alte Frau geht nach links und auch der Wasserstrahl nach links. Die alte Frau schnell nach rechts und der Wasserstrahl ihr nach. Was ist denn? Ruft der Hausmeister. Du bist wohl vom Mond gefallen. Du siehst doch, ich spritze gerade die Straße. Die alte Frau winkte nur mit dem Schirm ab und ging weiter. Kommt die alte Frau auf den Markt. Sie schaut, da steht ein junger Mann und hält einen großen, saftigen Zanderpfeil, lang wie ein Arm und dick wie ein Bein. Er wog den Fisch in beiden Händen, nahm ihn dann mit einer Hand bei den Kiemen, schwenkte ihn hin und her und ließ los, ließ ihn aber nicht fallen, sondern fing ihn geschickt mit der anderen Hand am Schwanz auf und hielt ihn der alten Frau unter die Nase. Da, sagt er, ein Rubel und er ist Ihnen. Nein, sagt die alte Frau, ich brauche Tinte. Aber der Junge ließ sie nicht einmal ausreden. Nehmen Sie, sagt er, ich verlange nicht zu viel. Nein, sagt die alte Frau, ich brauche, und er wieder. Nehmen Sie ihn, sagt er, der Fisch wiegt 5,5 Pfund, und nahm den Fisch, als sei er ihm zu schwer, in die andere Hand. Nein, sagt die alte Frau, ich brauche Tinte. Ja, das war ein Abschnitt aus dem Werk von Daniel Harms, das sich Kindern gewidmet hat, nämlich Erzählungen für Kinder. Und jetzt kommen wir zu anderen seltsamen Menschen. Es gibt nicht nur Kinder und die sind in den Erzählungen von Daniel Harms eigentlich auch recht häufig. Eigentlich bestehen die Erzählungen von Daniel Harms sogar zur Gänze aus seltsamen Menschen. Darum stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch eine andere Kategorie Mensch geben kann. Ohne Frage erscheinen die Menschen auch durch das, was sie tun in diesen Erzählungen, so seltsam. Und da hätten wir auch wieder eine kurze Geschichte aus dem Jahre 1937. Ein altes Mütterchen hatte nur 4 Zähne im Mund, 3 Zähne oben und einen unten. Kauend konnte das alte Mütterchen mit diesen Zähnen nicht mehr. Genau genommen war sie zu nichts mehr nütze. Und da beschloss das alte Mütterchen, sich sämtliche Zähne ziehen zu lassen und stattdessen ins untere Zahnfleisch einen Korkenzieher einsetzen zu lassen, ins obere eine kleine Zange. Das alte Mütterchen trank Tinte und aß rote Rüben. Die Ohren putzte es sich mit Streichhölzern. Das alte Mütterchen hatte 4 Hasen. 3 Hasen oben und einen Hasen unten. Das alte Mütterchen fing die Hasen mit den Händen und setzte sie in enge Käfige. Die Hasen weinten und kratzten sich mit den Hinterpfoten die Ohren. Die Hasen tranken Tinte und aßen rote Rüben. Nein, sowas. Die Hasen tranken Tinte und aßen rote Rüben. 8. Januar 1937. Ja, und das so schön war mit den seltsamen Menschen, gleich noch ein Seite 112, die erst herbeigeblättert werden muss. Iwan Jakowlewitsch Bobow erwachte in der angenehmsten Stimmung. Er schaute unter der Bettdecke hervor und sah sogleich die Zimmerdecke. Die Zimmerdecke zierte ein großer grauer Fleck mit grünlichen Rändern. Wenn man den Fleck lange anschaute mit einem Auge, so bekam der Fleck Ähnlichkeit mit einem Nashorn, das einen Schubkarren zog, obwohl andere fanden, er habe mehr Ähnlichkeit mit einer Straßenbahn, auf der eine Riese reitet. Übrigens konnte man in dem Fleck sogar die Umrisse der Stadt erkennen. Iwan Jakowlewitsch schaute zur Decke, aber nicht an die Stelle, an der sich der Fleck befand, sondern nur so, irgendwo hin. Und dabei lächelte er und kniff die Augen zusammen. Dann riss er die Augen auf und hob die Brauen so hoch, dass sich die Stirn wie eine Ziehharmonika in Falten legte. Und um ein Haar verschwunden wäre, hätte Iwan Jakowlewitsch die Augen nicht wieder zusammengekniffen und sich schnell, als schämte er sich für etwas, die Decke über den Kopf gezogen. Er tat dies so ruckartig, dass unter dem anderen Ende der Bettdecke Iwan Jakowlewitschs nackte Füße zum Vorschein kamen und sofort setzte sich auf den großen Zeh des linken Fußes eine Fliege. Iwan Jakowlewitsch bewegte den Zeh und die Fliege flog auf und setzte sich auf die Ferse. Da schnappte Iwan Jakowlewitsch die Bettdecke mit beiden Füßen, zog das eine Bein an, schlug damit das andere Bein in die Decke und drückte mit dem Fuß nach unten, dass er sich auf diese Weise die Decke vom Kopf zog. »Schisch«, sagte Iwan Jakowlewitsch und blies die Backen auf. Normalerweise, wenn Iwan Jakowlewitsch etwas gelungen war oder im Gegenteil, wenn gar nichts zusammenging, sagte Iwan Jakowlewitsch immer »Schisch«, selbstverständlich nicht laut und keineswegs so, damit es jemand hörte, sondern nur so, vor sich hin, zu sich selbst. Und mit diesem Schisch setzte sich Iwan Jakowlewitsch im Bett auf und griff nach dem Stuhl, auf dem seine Hose, sein Hemd und die übrige Wäsche lagen. Hosen trug Iwan Jakowlewitsch gern gestreifte. Aber gestreifte Hosen waren im Moment wirklich nirgends zu bekommen. Iwan Jakowlewitsch war ins Leningradoidetscht gegangen, ins Univermag, in die Passage, in den Gostinjidvor. Er hatte sämtliche Geschäfte auf der Petrograder Seite abgeklappert, war sogar nach Ochta gefahren, aber nirgends gestreifte Hosen. Iwan Jakowlewitschs alte Hosen indessen waren bereits so abgetragen, dass er sie unmöglich länger anziehen konnte. Iwan Jakowlewitsch hatte sie einige Male flicken lassen, aber schließlich half auch das nichts mehr. Iwan Jakowlewitsch klapperte abermals alle Geschäfte ab und da er nirgends gestreifte Hosen hatte finden können, beschloss er, karierte zu kaufen. Aber auch karierte Hosen gab es nirgends. Da beschlossen Iwan Jakowlewitsch, graue Hosen zu kaufen, aber er fand auch nirgends graue. Und es gab auch nirgends schwarze Hosen in Iwan Jakowlewitschs Größe. Da ging Iwan Jakowlewitsch, um sich blaue Hosen zu kaufen, aber während er nach schwarzen gesucht hatte, waren überall auch die blauen ausgegangen, auch die zimtbraunen. So hatte Iwan Jakowlewitsch am Ende grüne Hosen mit gelben Tupfern kaufen müssen. Im Geschäft war es Iwan Jakowlewitsch noch so vorgekommen, als sei die Farbe nicht allzu grell und als fielen die gelben Tupfer gar nicht ins Auge. Aber zu Hause angekommen, entdeckte Iwan Jakowlewitsch, dass das eine Hosenbein nachgerade vornehm gedämpft, das andere dafür birkengrün war und dass die gelben Tupfer darauf nur so brannten. Iwan Jakowlewitsch versuchte, die Hosen links herum anzuziehen, aber von dieser Seite tendierten beide Hälften ins Gelbe mit grünen Erbsen und sahen so komisch aus, dass er in diesen Hosen nach der Vorstellung des Kinematografen nur auf die Estrade hätte klettern müssen, mehr wäre nicht nötig gewesen und das Publikum hätte eine halbe Stunde lang gebrüllt vor Lachen. Zwei Tage konnte Iwan Jakowlewitsch sich nicht dazu durchringen, die neuen Hosen anzuziehen, aber als die alten so zerschlissen waren, dass man schon von weitem sehen konnte, dass auch Iwan Jakowlewitschs Unterhosen der Reparatur bedurften, musste er die neuen Hosen anziehen. Das erste Mal in den neuen Hosen ging Iwan Jakowlewitsch überaus vorsichtig auf die Straße hinunter. Beim Verlassen des Haustors schaute er nach beiden Seiten und trat erst, als er sich überzeugt hatte, dass niemand in der Nähe war, auf die Straße hinaus und ging schnellen Schrittes in Richtung seiner Dienststelle. Als erster begegnete ihm ein Apfelverkäufer mit einem großen Korb auf den Kopf. Der sagte nichts, als er Iwan Jakowlewitsch erblickte. Und erst, als Iwan Jakowlewitsch an ihm vorbei war, blieb er stehen, da ihm jedoch der Korb auf dem Kopf nicht gestattete, den Kopf zu wenden, drehte sich der Apfelverkäufer mit dem ganzen Körper um und blickte Iwan Jakowlewitsch nach. Vielleicht hätte er sogar den Kopf geschüttelt, wenn wiederum der Korb nicht gewesen wäre. Iwan Jakowlewitsch schritt munter aus und hielt seine Begegnung mit dem Verkäufer für ein günstiges Zeichen. Er hatte das Manöver des Verkäufers nicht bemerkt und war getröstet beim Gedanken, dass die Hosen also doch nicht so sehr ins Auge stachen. Jetzt kam Iwan Jakowlewitsch, ein Angestellter, wie er selbst einer war, entgegen, die Aktenmappe unterm Arm. Der Angestellte ging schnell, sah nicht nach rechts und links, sondern vielmehr auf die eigenen Füße. Als er mit Iwan Jakowlewitsch auf gleicher Höhe war, warf der Angestellte einen Blick auf Iwan Jakowlewitschs Hosen und blieb stehen. Der Angestellte sah Iwan Jakowlewitsch an, Iwan Jakowlewitsch den Angestellten. "Verzeihen Sie", sagte der Angestellte, "Sie können mir nicht sagen, wie ich von hier zu dem der staatlichen Börse komme. Gehen Sie an der Post vorbei, über die Brücke." "Nein, gehen Sie lieber so und dann so", sagte Iwan Jakowlewitsch. Der Angestellte sagte Danke und ging schnell weiter. Auch Iwan Jakowlewitsch tat einige Schritte, aber als er sah, dass ihm jetzt kein Angestellter, sondern eine Angestellte entgegenkam, senkte er den Kopf und wechselte auf die andere Straßenseite. Auf seiner Dienststelle erschien Iwan Jakowlewitsch mit Verspätung und sehr schlecht gelaunt. Iwan Jakowlewitschs Kollegen schenkten den grünen Hosen mit den verschiedenfarbenen Hosenbeinen natürlich keinerlei Beachtung, errieten aber offenbar, dass sie die Ursache für Iwan Jakowlewitschs schlechte Laune waren und behelligten ihn deshalb nicht mit Fragen. 2 Wochen lang quälte sich Iwan Jakowlewitsch in seinen grünen Hosen, bis einer seiner Kollegen, Apollon Maximowitsch Schilow, Iwan Jakowlewitsch vorschlug, Apollon Maximowitsch die gestreiften Hosen abzukaufen, die Apollon Maximowitsch angeblich nicht brauchte. Jetzt hören wir noch mal ein Lied. На природе живет в однороде свободный козел, замечательный зверь свободы гордится и роет копытцем. Он счастье нашел и доволен теперь. Он бродит по грядкам, все вроде в порядке. Осиновый голос наводит на птиц и крепко привязан веревки обязан. Свободный козел и душа не болит. Не открытыми глазами на жизнь, которую ведешь. Веревку разорви зубами, в пропасть прыгни через ров. Шагает вперед, как только упрется, он в ветер вернется и дальше пойдет, ничего не поймет. Взгляни открытыми глазами на жизнь, которую ведешь. Веревку разорви зубами и в пропасть прыгни через ров. Ja, das war die Gruppe NOM, ebenfalls aus Leningrad, die teilweise auch Texte von Harms vertont haben. Und jetzt machen wir weiter in dem Abschnitt Verschwinden, / Nichts, ebenfalls ein häufiges Motiv. Und da haben wir, den Rotschopf. Also Daniel Krams hat seine Geschichten in verschiedenen Heften notiert und da er außer einigen wenigen Texten kaum etwas veröffentlichen konnte, blieb sein Gesamtwerk in dieser frühen Art Samizdat irgendwie halt für die Nachwelt erhalten. Aber diese Art der Autorschaft ist in der Sowjetunion insgesamt vielleicht auch zu einer hohen Kunstform gediehen. Nicht nur in Form abgeschriebener Hefte, sondern auch in Form heimlicher Lesungen in irgendwelchen Küchen. Auch sein Heft Fälle, das er dem Spätwerk zuzuordnen ist, fängt mit einem Heft an, nämlich mit dem blauen Heft Nummer 10. Und das blaue Heft begann Schams Anfang 1937. Und da hören wir jetzt nochmal einen Text, nämlich Es war einmal ein Rotschopf. Es war einmal ein Rotschopf. Der hatte weder Augen noch Ohren. Er hatte auch keine Haare, sodass man ihn an sich grundlos einen Rotschopf nannte. Sprechen konnte er nicht, denn er hatte keinen Mund. Eine Nase hatte er auch nicht. Er hatte sogar weder Arme noch Beine. Er hatte gar keinen Bauch. Er hatte keinen Rücken. Er hatte kein Rückgrat. Er hatte auch keinerlei Eingeweide. Nichts hatte er. Sodass unklar ist, um wen es hier eigentlich geht. Reden wir lieber nicht weiter darüber. Tja, quasi es geht um niemanden. Eine Seite weiter haben wir noch die neugierigen alten Frauen, die ebenfalls sehr schön sind. Die müssen wir auch nochmal hören. Eine alte Frau lehnte sich aus übergroßer Neugierde zu weit aus dem Fenster, fiel und zerschellte. Aus dem Fenster lehnte sich eine zweite alte Frau und begann, auf die Tote hinabzuschauen. Aber aus übergroßer Neugierde fiel auch sie aus dem Fenster, fiel und zerschellte. Dann fiel die dritte alte Frau aus dem Fenster, dann die vierte, dann die fünfte. Als die sechste alte Frau hinausgefallen war, hatte ich es satt, ihnen zuzuschauen und ging auf den Maisewski-Markt, wo man angeblich einem Blinden einen gestrickten Schal geschenkt hatte. Ja, wir wenden uns langsam dem Spätwerk zu, jetzt dem Motiv Hunger, das ebenfalls da aus tragischen Gründen einen breiten Raum einnimmt. Jetzt lese ich nochmal einen kurzen Text, nämlich den Text Morgen. Ja, heute habe ich von einem Hund geträumt. Er leckte an einem Stein, lief dann zum Fluss hinunter und schaute ins Wasser. Hat er dort etwas gesehen? Warum schaut er ins Wasser? Ich steckte mir eine Zigarette an und hatte nur noch zwei. Ich rauche sie auf, dann habe ich keine mehr. Und Geld auch keins. Wo werde ich heute essen? Zum Frühstück kann ich Tee trinken. Ich habe noch Zucker und ein Brötchen, aber keine Zigaretten mehr. Und wo ich essen kann, weiß ich auch nicht. Ich muss schnell aufstehen. Es ist schon 2:30. Ich rauchte die zweite Zigarette und dachte darüber nach, wie ich heute zu einem Essen kommen würde. Foma ist 7:00 im Haus der Presse. Wenn ich 7:00 ins Haus der Presse gehe, Foma dort treffe und sage, hör zu, Foma, ich möchte, dass du mich heute zum Essen einlädst. Ich hätte heute Geld bekommen sollen, aber auf der Sparkasse war es noch nicht eingegangen. Vielleicht kann ich den Professor um einen 10er bitten, aber der Professor wird sagen, ich schulde Ihnen Geld und Sie wollen sich bei mir etwas borgen, aber ich habe im Augenblick keine 10. Ich kann Ihnen nur 3 geben. Oder nein, der Professor wird sagen, ich habe gerade nicht eine Kopeke. Oder nein, der Professor wird es nicht so sagen, sondern so. Hier haben Sie einen Rubel, mehr gebe ich Ihnen nicht. Gehen Sie und kaufen Sie sich Streichhölzer. Ich rauchte die Zigarette zu Ende und zog mich an. Wo Olotja hat angerufen, Tatjana Alexandrowna habe von mir gesagt, sie wisse jetzt, was an mir von Gott komme und was von einem Dummkopf. Ich zog die Stiefel an, vom rechten Stiefelplatz der Absatz ab. Heute ist Sonntag. Ich gehe den Litany entlang an den Buchhandlungen vorbei. Gestern hatte ich um ein Wunder gebeten. Ja, ja, wenn ich jetzt ein Wunder geschehe. Da fängt es an zu regnen, halb Regen, halb Schnee. Ich bleibe vor einer Buchhandlung stehen und schaue mir das Schaufenster an. Ich lese 10 Buchtitel und vergesse sie sofort wieder. Ich greife in die Tasche nach den Zigaretten, aber mir fällt ein, dass ich keine mehr habe. Ich setze ein überhebliches Gesicht auf und gehe schnell in Richtung Newski, mit dem Stock aufstoßend. Das Haus Ecke Newski wird in einer widerwärtig gelben Farbe gestrichen. Ich muss weiter. Die Entgegenkommenden rempeln mich an. Sie sind alle erst vor kurzem von den Dörfern gekommen und wissen noch nicht, wie man auf der Straße geht. Sehr schwierig, ihre schmutzigen Kleider und Gesichter zu unterscheiden. Sie trampeln überall hin, schreien und drängeln. Wenn sie sich aus Versehen anrempeln, sagen sie nicht Verzeihung, sondern sie brüllen sich Schimpfwörter zu. Auf dem Newski ist auf den Trottoirs ein schreckliches Gewimmel. Auf der Straße ist es ziemlich ruhig. Ab und zu fährt ein Lastwagen vorbei oder ein schmutzstarrender Leichtkraftwagen. Ja, den Text müssen wir auch leider kurz abkürzen, weil wir haben uns in der Zeit etwas vertan. Wir gehen deswegen nochmal zu den Gedichten über, die sich allerdings im anderen Band befinden, auf Seite 129, das Gedicht über den Hunger. So beginnt der Hunger. Am Morgen erwachst du frisch und munter, dann beginnt die Schwäche, dann beginnt die Langeweile. Dann setzt der Verlust ein, der raschen Verstandeskraft. Dann setzt die Ruhe ein und dann beginnt das Entsetzen. 4. Oktober 1937. Wie schrecklich schwinden unsere Kräfte, wie schrecklich schwinden unsere Kräfte. O Gott, jedoch hört unsere Bitten, o Gott, jedoch hört unsere Bitten. Und plötzlich steigt o Gott herab und plötzlich steigt o Gott herab zu uns. Wie schrecklich schwinden unsere Kräfte, wie schrecklich, wie schrecklich. Wie schrecklich schwinden unsere Kräfte, o Gott, jedoch hört unsere Bitten, o Gott, jedoch hört unsere Bitten. Und plötzlich steigt, o Gott, herab, und plötzlich steigt, o Gott, herab zu uns. Ja, das nochmal Texte aus dem Hunger, der dann in Leningrad im Jahr 1937 Daniel Harms stark betroffen hat, denn er hatte keine Einnahmen mehr zu dieser Zeit. Die Möglichkeit, in Kinderbuchverlagen etwas zu veröffentlichen, wurde immer schwieriger. Das haben wir jetzt als nächstes. Wir spielen nochmal ein kurzes Stück Musik als nächstes. Nochmal etwas von der Gruppe AU. Zeit, denn um 24 Uhr ist leider ja schon wieder Schluss und wir müssen umschalten für das Motiv Ende, das in dem Werk von Daniel Harms ebenfalls breiten Raum einnimmt, eigentlich auch in den Erzählungen, auch in den frühen Erzählungen, insbesondere in Form des absurden Endes. Und leider aber im Falle von Daniel Harms hat es auch ein sehr tragisches Ende, nämlich in seiner Biografie wurde er nämlich dann 1941 verhaftet im August. Das lese ich nochmal kurz aus der Autobiografie von Marina Donovo vor. Eines Tages war Danja besonders nervös. Es war ein Samstag. Um 10 oder 11 Uhr morgens klingelte es an der Tür. Wir zuckten zusammen, denn es war klar, das konnte nur die GPU sein. Und wir ahnten, gleich würde etwas Schreckliches geschehen. Jetzt holen Sie mich, das weiß ich, sagte Danja zu mir. Mein Gott, wie kommst du darauf? Ich weiß es. Wir saßen in unserem Zimmerchen fest wie in einem Gefängnis, hilflos. Ich ging aufmachen. Im Treppenhaus standen drei komische kleine Typen. Sie wollten zu ihm. Er ist Brot holen gegangen, habe ich, glaube ich, gesagt. Na schön, sagten sie, dann warten wir auf ihn. Ich ging zurück ins Zimmer und sagte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir spähten aus dem Fenster und stand ein Auto. Dass es seinetwegen da stand, war nicht zu bezweifeln. Mir blieb nichts weiter übrig, als aufzumachen. Diesmal waren sie furchtbar rabiat. Stürmten gleich bis ins Zimmer hinein und ergriffen ihn, wollten ihn rausschaffen. Mich auch, nehmen Sie mich mit, sagte ich. Darauf sie, warum nicht, soll sie mitkommen. Danja bebte am ganzen Leibe. Es war absolut schrecklich. Mit Eskorte liefen wir die Treppe hinunter. Er wurde in das Auto gestoßen, dann stopften sie mich herein. Wir schlotterten beide, es war ein Albtraum. So fuhren wir zum großen Haus. Sie parkten das Auto nicht direkt vorm Eingang, sondern ein Stück entfernt, damit die Leute nicht sehen konnten, dass da einer abgeführt wurde. Wir mussten also noch ein paar Schritte laufen. Sie hielten ihn mit harter Hand an, aber so, dass es aussah, als liefe er selbst. Wir kamen in irgendeinen Vorraum, da wurde er von zweien weggerissen und ich blieb allein. Wir schafften es gerade noch, uns in die Augen zu blicken. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ja, und dabei müssen wir es heute leider auch belassen und wir spielen nochmal kurz Musik. Den Rest müsst ihr leider selber nachlesen oder vielleicht nicht leider, vielleicht zum Glück. Da wartet noch viel auf euch. Wir spielen jetzt nochmal Kasztanskaja Oborona. Однако вместо этого я съел пирожок. Я хотел наружу. Однако вместо этого сломал карандаш. Продолжать злые песни сочинять. Кому не смажь и дать. Тринчать, бринчать, тихоню собирать. So, jetzt habt ihr Radio Plau gehört, als nächstes hört ihr Radio Apollo. Бравой песней заглушили злое горе, ведь солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают. Свято место не бывает без врага, полированным прикладом наугад в непростреленной шинели напролом. Правым маршем заглушив зубовный скрежет, ведь солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают. Свято место не бывает в чистоте, гнойным прахом напитали чернозем, смрадным ветром затопили берега. Табаком закоротив хмельные ноздри, ведь солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают. Свято место не бывает без греха, закусить девичьим криком, благодать пригубить медовой браги, да поблевать красным флагом, утерев густые слезы, ведь солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают, солдатами не рождаются, солдатами умирают.